Kundgabe 4010. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.03.1947. Gottes Wort, Ersatz für irdischen Verlust. Für das irdische Leben ist euch ein Wissen beschieden, das euch Ersatz bieten soll für das, was ihr hingeben müsset, was ihr verlieren müsset, um für mich taugliche Arbeiter zu werden, die keinen anderen Willen mehr haben, als mir in Treue zu dienen. Es ist kein weiter Weg mehr, den ihr noch zurücklegen müsset, doch entsagungsvoll und reich an Leiden. Und dennoch brauchet ihr euch nicht zu fürchten, solange ihr in der Gnade steht, mein Wort zu empfangen, das euch stets Kraft vermitteln wird, um den schweren Lebenskampf durchzufechten. Es ist ein unvergleichlich schöneres Amt, für mich tätig zu sein, als jede irdische Aufgabe für euch sein kann. Denn der Erfolg übertrifft jegliches irdische Glück und jede irdische Tätigkeit. Nur von mir dürfet ihr euch nicht abwenden. Mich müsset ihr stets im Herzen tragen, und ihr werdet auch stets von mir gesegnet sein. Irdisch zwar habt ihr kein leichtes Los zu gewärtigen, doch geistig steiget ihr desto sicherer zur Höhe. Geistig erreichet ihr eine Stufe, die dem Ziel nahe ist, und einst werdet ihr es einsehen, mit welcher Liebe ich euch geführt habe und euch durch Läuterungsschulen hindurchgehen ließ, auf dass ihr selig werden sollet. Stärket euch stets und ständig mit meinem Wort. Lasset euch nicht niederdrücken durch irdische Fehlschläge und Enttäuschungen. Bleibet als meine Arbeiter immer meiner Hilfe und Liebe gewiss, und sie wird euch nicht entzogen werden. Sie wird euch stets zuteil werden, so ihr Hilfe benötigt. Denn euer Glaube kann vieles bannen, was euch Sorge macht. Euer Glaube vermag Leid zu wandeln in Ruhe und Frieden. Doch traget stets euer Kreuz in Ergebung, denn alles, was über euch kommt, ist von meiner Weisheit und Liebe bestimmt und wahrlich nur zu eurem Besten, wenngleich ihr auf Erden leer ausgeht. Doch dafür tauschet ihr geistige Güter ein, und diese sind unvergleichlich wertvoller und behalten ihren Ewigkeitswert. Das Erdenleben aber vergeht, und mit ihm auch irdisches Glück und irdischer Reichtum. Schließet euch immer fester an mich an, und es wird wahrlich nicht euer Schaden sein. Und nehmet ständig mein Wort in Empfang, das euch ein reiches Wissen vermittelt. Denn im Besitz dieses Wissens seid ihr reich, wenngleich euch irdisch alles genommen ist. Dass ich euch aber karg bedenke, hat seinen tiefen geistigen Grund. Denn ich brauche euch als Arbeiter für meinen Weinberg. Und ich weiß es, wie ich treue Arbeiter gewinne, die nur mir zu dienen bereit sind. Und ich wende alle Mittel an, weil ich sie benötige in der letzten Zeit vor dem Ende und weil das Ende nicht mehr weit ist. Amen.